Experimente zur Selbsttäuschung deuten also ebenfalls darauf hin, dass unsere Moral den Kern unserer Identität bildet. So hält die Mehrheit der Eltern ihre Kinder für intelligenter und sich selbst für gesünder als der Durchschnitt. Auch die verbreitete Auffassung in der deutschen Familienerinnerung, dass Opa kein Nazi war, und andere Rückschaufehler des Gedächtnisses lassen sich auf den Identitätsschutz zurückführen. Fasst man Identität moralisch auf, sieht man altbekannte Phänomene in neuer Klarheit. Wenn zum Beispiel keine Gefahr besteht, erwischt zu werden, sind Menschen anderen gegenüber eher unehrlich. Doch sie gehen beim Täuschen und Betrügen selten über ein vertretbares Maß hinaus. Viele würden in einem Versuch beispielsweise schummeln, um 10 Euro zusätzlich zu erhalten, jedoch keine 100 Euro einstreichen, selbst wenn sie könnten. Der israelisch-amerikanische Psychologe Dan Ariely erklärt das mit folgendem Dilemma. Wir wollen zwar egoistisch unseren Nutzen maximieren, aber gleichzeitig vor uns selbst als ehrliche, ehrbare Menschen erscheinen. Man könnte auch sagen, wir wollen unsere moralische Identität bewahren. Die These der moralischen Identität erklärt auch, warum der Vorwurf Lügenpresse und die Verbreitung von Fake News oder Verschwörungstheorien zwei Seiten derselben Medaille sind. Beide Manöver sind von dem Antrieb gesteuert, dass die Welt zur eigenen moralischen Identität passt, etwa der Annahme, dass Migranten eine Gefahr für die heimische Bevölkerung darstellen. Wer von Lügenpresse spricht, meint damit nicht, dass die Fußballergebnisse von den Medien erlogen sind, ebenso wenig die Nachricht, dass Frank-Walter Steinmeier im Jahr 2018 Bundespräsident ist oder andere wertfreie Fakten. Der Vorwurf Lügenpresse zielt nur auf einen kleinen Ausschnitt an Tatsachen, die unmittelbar eines der 6 moralischen Prinzipien betreffen. Zum Beispiel das Prinzip Loyalität, das sagt, Außenstehende stellen eine Gefahr für die eigene Gruppe dar. Wer Verschwörungstheorien und Fake News, also gefälschte Nachrichten, produziert und verbreitet, geht sogar noch einen Schritt weiter und erdichtet aktiv eine Welt, die sein moralisches Weltbild bestätigt. Beide Manöver bringen die kognitive Dissonanz zwischen eigenen Wertvorstellungen und den Fakten zum Verstummen.